Wir bleiben in New York und bei der UNO, denn dort ist inzwischen der Weltsicherheitsrat zusammengetreten, um über das bereits angesprochene Thema Jugoslawien zu beraten. Und das heißt konkret über einen Entschließungsantrag, unter anderem der Franzosen, der ein Waffenembargo vorsieht. Simon Rascher, bis zuletzt hatte es ja wohl Bedenken von Seiten der Blockfreien vor allem gegen den Entwurf gegeben. Sind die inzwischen ausgeräumt? Sie sind zum Teil ausgeräumt und zum Teil berücksichtigt worden in diesem Resolutionsentwurf, den der Sicherheitsrat zur Stunde, übrigens in Anwesenheit der 15 Außenminister, berät. Die Resolution sieht, Sie haben es erwähnt, ein Waffenembargo gegen Jugoslawien vor und unterstützt darüber hinaus die europäischen Friedensbemühungen. In der Resolution heißt es, dass alle Mitgliedstaaten der UN die notwendigen Schritte einleiten sollten, um ein generelles und vollständiges Embargo von Waffenlieferung und militärischem Gerät sicherzustellen. Nur dieser Teil der Resolution ist übrigens vom Kapitel 7 der UN-Charta gedeckt. Dieses Kapitel sieht vor, dass notfalls auch gewaltsame Schritte zur Durchsetzung dieser Resolution möglich wären, sofern das der Sicherheitsrat beschließt. Beide Seiten werden in dieser Resolution darüber hinaus aufgefordert, ihre Differenzen friedlich zu regeln, insbesondere durch Verhandlungen im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft. Generalsekretär Pérez de Cuellar soll in diesem Zusammenhang Kontakt mit der EG, der Westeuropäischen Union und natürlich den jugoslawischen Kontrahenten aufnehmen und im Sicherheitsrat so bald wie möglich einen Bericht über seine Bemühungen vorlegen. Dadurch wird sichergestellt, dass dieses Thema keine Eintagsfliege an der UN ist, sondern wiederum den Sicherheitsrat in naher Zukunft beschäftigen wird. Die Entschließung ist von Frankreich, Großbritannien und Belgien eingebracht worden. Darin wird nicht, wie ursprünglich von Frankreich vorgeschlagen, die Entsendung einer UN oder einer europäischen Friedenstruppe gefordert, die den brüchigen Waffenstillstand zwischen den verfeindeten Republiken Kroatien und Serbien überwachen könnte. Auch ein Wirtschaftsembargo ist nicht vorgesehen. Eine Mehrheit der im Sicherheitsrat vertretenen Nationen hat sich offenbar in den mehrtägigen Beratungen, die bis kurz vor Beginn dieser Sitzung anhielten, gegen die Entsendung von Friedenstruppen ausgesprochen. Vor allem die sogenannten blockfreien Nationen, die blockfreien Staaten und Nationen der Dritten Welt hatten sich nachdrücklich gegen eine so massive Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes ausgesprochen. Laut Charta der Vereinten Nationen darf der Sicherheitsrat ja nur bei einer Gefährdung des internationalen Friedens eingreifen. Die Sicherheitsratsmitglieder Kuba, China und Rumänien haben dennoch gefordert, die Dauer des Waffenembargos zu begrenzen und der jugoslawischen Regierung ein Mitspracherecht einzuräumen. In der Resolution wird auf Kapitel 8 der UN-Charta verwiesen, dass der UN das Recht gibt, Friedensbemühungen an regionale Gruppen, eben wie zum Beispiel die EG, zu delegieren. Und genau das passiert in dieser Resolution. Nun ist Jugoslawien nicht die einzige Krise, mit der sich der Sicherheitsrat beschäftigt, zu beschäftigen hat. Da ist auch noch